Labyrinth der Farben. Siehst du die Steine frieren und weinst sehnsuchtsvolle Tränen der wütenden Einsamkeit. Versuch nicht zu fliehen, versuch nicht zu fliehen. Dich bewacht ein roter Mond. Im Labyrinth der Farben siehst du die Steine frieren und weinst sehnsuchtsvolle Tränen der wütenden Einsamkeit. Versuch nicht zu fliehen, versuch nicht zu fliehen. Dich bewacht ein roter Mond. Verlaufen im Labyrinth der Farben siehst du die Steine frieren und weinst sehnsuchtsvolle Tränen von der wütenden Einsamkeit. Versuch nicht zu fliehen, versuch nicht zu fliehen. Dich bewacht ein roter Mond. Verlaufen